Herzlich willkommen beim Podcast von Wolfgang Bönisch, der Verhandlungsretter rät. Tipps, Tricks und Anregungen für Ihre Verhandlungen. In der heutigen Episode präsentiere ich Ihnen ein Interview, das Stefan Heinrich im Rahmen des Sales Up Calls live auf der Messe in München mit mir aufgenommen hat, zum Thema Verhandlungen, Verhandlungen im Vertrieb und Verhandlungen mit Haltung gewinnen. Und herzlich willkommen zu einem Sales Up Call live hier von der SMM, der Sales Marketing Messe in München. Und hier bei mir im Messestudio steht Wolfgang Bönisch. Wolfgang, du bist ein, man kann sagen, erfahrener Verhandlungsexperte, nicht nur, weil du dir das selber drunter geschrieben hast, sondern weil du als ehemaliger Polizist, Verkäufer, Vertriebsleiter und Geschäftsführer das auch live sozusagen in verschiedenen Situationen erlebt hast und du hast daraus deine Profession gemacht. Wir sind Kollegen, wir arbeiten beide als Vortragsredner und als Trainer. Wir sind beide natürlich in der GSA, der German Speakers Association. Und du hilfst Unternehmen und Menschen dabei, nachhaltig bessere Verhandlungsergebnisse zu erzielen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wolfgang, du sagst, stures Beharren ist was völlig anderes als Standfestigkeit. Was ist da für dich der wesentliche Unterschied? Ja, also stures Beharren ist so eine sehr verkrampfte Haltung des Alles meins. Man kann das illustrieren, wenn man den Film kennt, Findet Nemo. Da sitzen diese Möwen auf diesen Pollern und ständig meins, meins, meins. Das ist stures Beharren und das ist das, was viele Verkäufer im Umgang mit dem Einkauf auch erleben. Da wird eine Forderung auf den Tisch geknallt und da wird kein bisschen von abgerückt. Ja. Und das wird auch untermauert durch Gesten, durch Sprache, durch Forderungen, durch immer schärferen Ton. Und letzten Endes ist das Sturheit, die dazu führt, dass man sich wie im Schützengraben eingräbt und auch irgendwann keine Lösung mehr findet. Okay. Sturheit, das hat man jetzt gemerkt in der Auseinandersetzung mit der neuen griechischen Regierung und der EU, wohin das führt, nämlich letzten Endes zum Eklat und zum möglicherweise auch Kleinlaut beigeben, weil man einfach nicht mehr weiterkommt. Mhm. Okay. Standfestigkeit auf der anderen Seite ist, dass ich mir wirklich im Klaren darüber bin, was möchte ich eigentlich erreichen. Okay. Also nicht nur klassisch operationale Ziele mir zu setzen, wie wir das alle mal gelernt haben, sondern auch darüber oder dahinter zu schauen, was ist auf der Metaebene da, um so innere Mitte zu bekommen, um das Rückgrat zu stärken, um flexibel zu sein, ohne nachgiebig zu werden. Okay. Das ist Standfestigkeit. Ja. Also man kann ja auch sagen, der harte Balken bricht. Und der stabile Balken bewegt sich, der macht eine Bewegung mit, so wie ein Bambus, der bewegt sich im Wind und bricht eben nicht. Und ist trotzdem stark. Also man darf sozusagen Stärke nicht mit Härte verwechseln, weil Härte, wie gesagt, das weiß jeder, Glas ist hart und Glas bricht. Andere Dinge sind flexibel und trotzdem stark. Ja. Ist es das, was du meinst? Genau. Und Bambus ist sicherlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie stark der ist bei relativ geringem Querschnitt und wie man den biegen kann und wie der allen Widernissen widerstehen kann, sich durchbiegt und wieder zurückkommt in die Ausgangsposition. Ja, okay, wunderbar. Also sozusagen nicht zu verwechseln Stärke mit Härte, nicht zu verwechseln Standfestigkeit mit Sturheit. Mhm. Wenn ich jetzt als Verkäufer in so eine Verhandlung reingehe, sagen wir mal mit einem Profi-Einkäufer, der ist ja, wie man hier in München sagt, auch nicht auf der Brennsuppe daher geschwommen, also der weiß, was er tut, der weiß auch, wie er es tut, der hat natürlich auch Trainingsgenossen, also ich als Trainer sage, Einkäufer trainiere ich nicht, weil ich finde, man muss sich für eine Seite entscheiden, aber natürlich gehen Einkäufer auch so weit, dass sie sich trainieren lassen und dass sie bestimmte Skills aufbauen, um Leute an den Rande des Wahnsinns zu führen in so einer Verhandlung. Was sind deine Ideen, wie kann ich mich als Verkäufer so vorbereiten, dass ich da stärker und klarer werde in solchen kribbeligen Verhandlungssituationen? Der für mich ganz wesentliche Punkt ist da wirklich in der Vorbereitung sehr früh sich Gedanken zu machen, worum geht es mir eigentlich in dieser Verhandlung. Okay. Es ist leicht dahergesprochen und auch leicht als Ziel definiert, ich möchte 2% Preiserhöhung durchsetzen im jetzt anstehenden Jahresgespräch. Okay. Das kann ich auch noch schön ausschmücken, es bleibt halt ein rationales Ziel. Okay, verstehe. Aber was bedeutet das denn für mich, für mein Team oder vielleicht sogar für mein Unternehmen? Wenn ich mir jetzt vorstelle, mittelständisches Unternehmen, die wichtigen Verhandlungen führt der Geschäftsführer selbst. Genau. Der ist vielleicht sogar Inhaber. Worum geht es dem eigentlich? Dem geht es ja nicht um 2% Preiserhöhung. Dem geht es darum, dass das Unternehmen weiter besteht, dass er seinen Leuten das Gehalt bezahlen kann jeden Monat. Dem geht es vielleicht auch darum, dass er das Unternehmen gesund an seine Kinder weitergeben kann. Und wenn ich das klar habe und wenn ich das so als Position der inneren Stärke verinnerlicht habe, dann werde ich schon mit einer ganz anderen Haltung innerlich und äußerlich in die Verhandlung reingehen. Und wir haben ja alle gelernt, Körpersprache wirkt. Immer. Und wenn ich meine innere Haltung verändere, wenn ich da Stärke entwickle, dann werde ich mit einer anderen äußeren Haltung in die Verhandlung gehen. Und allein das wird schon einen ersten Effekt haben, einen verändernden Effekt auf den Einkäufer, der ja meist aus einer sehr sturen Haltung kommt. Genau, der sagt dann, das ist jetzt eben so oder wir können das nicht oder wir zahlen höchstens. Der setzt ja relativ früh klare Grenzen, die dann meistens auch nicht wirklich Grenzen sind, die man nicht überschreiten kann. Aber erstmal aus der Argumentation heraus sagt der, tut mir leid, aber wir zahlen nicht mehr oder alle anderen sind günstiger oder irgendetwas. Genau. Und das Dumme ist, da sind ja auch Lernerfahrungen seitens der Vertriebler dabei. Das wird dann nicht mehr hinterfragt. Ja. Der Einkäufer wird nicht mehr gechallenged. Der wird nicht mehr auf die Probe gestellt. Und der kommt mit seinem Spiel dann einfach durch. Und es wird jedes Jahr leichter. Okay. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, die Empfehlung ist, sich zu überlegen, welche Bedeutung verbirgt sich denn hinter dem, was ich als Verhandlungsergebnis durchsetzen will. Genau. Und das vor allem auch mit in die Verhandlung reinnehmen. Richtig. Und das wirklich auch als innere Stärke, als emotionalen Punkt für mich richtig aufzublasen. Ja. Damit ich da wirklich mit breitem Kreuz und das wirkt ja dann auch auf die Stimme. Das heißt, ich werde auch mit einer anderen Stimme da reingehen. Klar. Und damit werde ich Wirkung haben. Okay, ja. Reden wir nochmal über Verhandlungen und das Ziel, mit dem ich da reingehe. In der Regel werde ich ja ein bestimmtes Ergebnis anstreben. Also beispielsweise jetzt die 2% Preiserhöhung oder dass ich die Unterschrift kriege oder dass ich keine weiteren Nachlässe mehr zulasse. Gehe also mit irgendeinem Ziel rein. Ja. Und wir alle wissen, das, was wir uns vorgenommen haben, das klappt ja nicht immer. Also es gibt ja Situationen, da haben wir uns was vorgenommen und Mist, es geht in die Hose. Ja. Wie kann ich sicherstellen, dass ich dann nicht immer bis auf die Hosen ausgezogen werde, bis auf die Unterhosen und dann da mehr oder weniger nackig vor dem sitze und immer noch was nachgebe und noch was nachgebe, weil ich es vielleicht nicht ertragen kann, dass das zweitbeste Verhandlungsergebnis eben heute das Beste war, was ich kriegen kann. Wie gehe ich damit um? Also wie stelle ich mich ein? Und wie arbeite ich in dieser knallharten Entscheidungssituation? Ja, also zunächst mal ist wichtig, dass ich mich davon löse, dass es immer nur um eine Zahl geht in der Verhandlung. Ja. Ich muss für mich flexible Verhandlungsoptionen entwickeln, also mein Angebot auch aufdröseln wie einen großen Blumenstrauß. Und wenn ich da eine einzelne Blume rausnehme als Zugeständnis, ist es immer noch ein schöner Blumenstrauß. Und ich muss mir vorher überlegen natürlich, welche Blumen kann ich für mich relativ leicht weggeben. Ja. Die biete ich dem Einkäufer dann als Zugeständnis an. Und die schönen Rosen, die ich behalten will, die für mein Ergebnis wichtig sind, die kriegt er nicht. Okay. Also ich stecke im Prinzip ein paar Blumen rein, die mich wenig kosten, die dem Einkäufer aber das Gefühl geben, einen Erfolg verbucht zu haben und Zugeständnisse bekommen zu haben. Ist eine Nicht-Einigung für dich auch ein Verhandlungsergebnis, wo du sagst, okay, das akzeptiere ich? Ja. Also dann zu sagen, und jetzt habe ich mein Ziel angestrebt, ich habe alle meine Blumen weggegeben, die ich weggeben wollte, die anderen behalte ich, wir kommen heute nicht zusammen. Es muss eine Ausgrenze geben, ganz klar. Ich kann ja nicht endlos Zugeständnisse machen, sonst passiert genau das, was mir ein Kunde geschildert hat. Seit 8 Jahren läuft er jedes Jahr zum Jahresgespräch da auf. Seit den letzten 4 Jahren nimmt das ein Geschäftsführer mit. Die gehen immer mit der Idee rein, wir brauchen eine Preiserhöhung. Und lassen sich immer ködern mit, ja, das Geschäft könnte ja größer werden. Und gehen am Schluss mit einem Rabatt raus. Und eigentlich können die sich seit Jahren das Geschäft nicht mehr leisten. Ja. Und betreiben es weiterhin. Und wenn ich da für mich nicht definiert habe, wo fängt das Geschäft an für mich so schmerzhaft zu werden, dass es für mich keinen Sinn mehr macht, dann bin ich ganz schnell nackig, wie du vorher gesagt hast. Ja. Der zieht mich so schnell aus bis auf die Unterhose und die lege ich dann noch selber ab. Das macht wirklich keinen Sinn. Ich muss eine Untergrenze haben beim Preis, bei Liefermengen, bei Zeitabläufen, bei Zahlungsbedingungen, bei allem, was im Vertrag stehen wird. Ja. Und wenn dieses Bündel, wenn dieser Blumenstrauß am Schluss komplett zerflattert ist, dann darf ich keinen Vertrag schließen. Mhm. Okay, also ich habe die Erfahrung gemacht, Menschen mögen nicht Zurückweisungen. Also zurückgewiesen werden ist etwas, was man absolut vermeidet. Mhm. Das hat vielleicht auch Evolutionsgründe, weil die Menschen, die heute leben, haben es geschafft, erfolgreich nicht zurückgewiesen worden zu sein in Urzeiten, weil diejenigen, die sozusagen ausgeschlossen wurden aus der Gemeinschaft, waren auch die, die eben möglicherweise ihr Erbgut nicht mehr weitergeben konnten, weil sie relativ schnell draufgegangen sind. Also das heißt, wir haben gelernt, soziale Bestätigung ist wichtig, mhm. soziale Zurückweisung ist Todesgefahr. Das haben wir gelernt. Und deswegen haben, wenn wir das mal übertragen, auf eine Verhandlungssituation zu akzeptieren, dass wir uns heute ablehnen werden. Also dass wir sagen, hey, wir kommen nicht zusammen, es funktioniert einfach nicht, wir machen kein Geschäft. Das zu akzeptieren fällt den Menschen wahnsinnig schwer. Und auf der anderen Seite ist es aber auch notwendig, bis zu diesem Punkt zu kommen, denn ein guter Einkäufer wird wohl kaum eine Entscheidung treffen, wenn ich ihm nicht signalisiert habe, hey, mehr kriegst du nicht. Mhm. Wie kann man Menschen beibringen, diesen Punkt zu verteidigen, zu sagen, so, jetzt habe ich dir alle Zugeständnisse gemacht, die ich machen konnte, entscheide dich jetzt, ob wir so zusammenkommen wollen oder wir treffen jetzt die Entscheidung, hey, wir machen kein Geschäft zusammen. Ja. Kann man jemand dabei helfen, die Angst vor der Zurückweisung abzulegen? Also zunächst mal ist wichtig, dass ich mir klar mache, dass ich, wenn ich aus so einer Verhandlung rausgehe und selbst Nein gesagt habe, werde ich mich erstmal ziemlich schlecht fühlen. Genau. Weil dieses evolutionäre Muster, ich bin zurückgewiesen worden, oder vielleicht auch dieses Gefühl, ich konnte es nicht besser, das macht ja erstmal was mit mir. Mhm. Umso wichtiger ist, dass ich von vornherein ganz klar diese Ausgrenzung definiert habe, mir ganz klar bin, welche sind meine Interessen und auch im Vorfeld schon überlegt habe, was ist denn nun wirklich besser, ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende? Ja. Und an einer bestimmten Kreuzung tut es beides gleich weh. Und ob ich mich am Schluss schlecht fühle, weil ich ein bescheuertes Verhandlungsergebnis unterschrieben habe, oder ob ich mich schlecht fühle, weil ich Nein gesagt habe, ist eigentlich egal. Okay, also gut. Also das heißt, ich bringe mir bei, dass ich sozusagen rational über diesen Punkt hinweg denke. Mhm. Also ich sage, ey, das ist zwar jetzt schlecht, aber alles andere wäre noch schlechter. Ich baue mir die Brücke über die Rationalität, um diesen emotional motivierten Impuls zu sagen, hey, ich will noch nachgeben, ich will nicht Nein sagen, den zu überstehen. Okay, genau. Verstehe. Gut. Und ich muss mir klar sein über Nebenbedingungen. Wenn mein Unternehmen, wie man so heute sagt, auf Kante genäht ist, also ich Liquidität das erste primäre Ziel ist, dann werde ich anders damit umgehen, als wenn ich genügend Rücklagen habe. Mhm. Aber das muss im Vorfeld geklärt sein. Okay, das muss im Vorfeld klar sein. Ich brauche ein klares Stoppergebnis in meiner Verhandlung und soll dann aber auch das wirklich klar durchziehen und sagen, okay, Sie haben mich jetzt bis zu dem Punkt gebracht, wo ich Ihnen sagen darf, jetzt können Sie zusagen oder wir gehen hier auseinander. Genau. Und meine Erfahrung ist, ich begleite ja auch Kunden in Verhandlungen, wenn man da diese innere Klarheit hat, wenn man standfest auftritt und mit offener, starker Körperhaltung auftritt und dieses Stoppschild verteidigt, der Einkäufer merkt das, ohne dass man es ausspricht. Und man muss in aller Regel gar nicht zum Stoppschild vordringen, sondern man schließt früher ab. Ja. Gut, also das heißt aber doch dann, dass diese Idee, dass man unbedingt sich einigen muss, also dieses, viele leben ja in einer Welt, wo man immer dieses berühmte, das ist ein Win-Win ausspricht, dass man das getrost wegwerfen kann. Ja, ich halte Win-Win für ein in vielen Fällen sehr schädliches Paradigma. Okay, warum? Weil es uns zwingt, in einer Welt auf ein Win-Win hinzuarbeiten, in der es ein Win-Win schlechterdings nicht geben kann. Okay. Das sind distributive Verhandlungen. Wenn der Verkäufer auf den Einkäufer trifft, dann gibt es in aller Regel, und in aller Regel meine ich in 99% der Fälle, zumindest eine Grundbedingung für ein Win-Win nach klassischer Harvard-Lehre nicht. Nämlich, ich kann den Kuchen nicht wirklich vergrößern. Mhm. Außer ich habe ein Unternehmen, das entsprechend aufgestellt ist, das noch weitere Leistungen verkaufen kann, die ich dem dann mitverkaufe. Ja. Das ist aber in aller Regel nicht so. Da trifft aufeinander, mach's billiger, ich brauche einen bestimmten Preis. Mhm. Und in dieser Challenge kann es im Prinzip kein Win-Win geben. Da kann es allenfalls für beide ein gutes Ergebnis geben, weil sie besser dastehen als vor der Verhandlung. Okay. Das ist aber nicht wirklich ein Win-Win. Mhm. Das Dumme ist, gerade wenn es um Machtungleichgewichte geht, dass die Einkäufer es geschafft haben, schlechte Ergebnisse, also für den Vertrieb schlechte Ergebnisse als Win-Win zu verkaufen. Also okay. Den Verkäufer glauben zu machen, das ist ja jetzt ein Win-Win. Mhm. Und deshalb muss man sich davon unbedingt frei machen. Es geht darum, dass ich als Verkäufer am Ende der Verhandlung besser dastehe als vor der Verhandlung oder auch ohne Verhandlungsergebnis. Mhm. Okay, also Win-Win im Sinne von, wir müssen auf jeden Fall für beide was Positives rausholen. Sagst du, ist ein Paradigma, das man entsorgen könnte, weil im es Vertrieb unter Umständen schädlich ist? Ja. Also das heißt, ich muss als Verkäufer nicht unbedingt an den Gewinn des Einkäufers denken. Also ich habe oft Teilnehmer im Raum, die sagen, ich muss dem Einkäufer ja auch was zugestehen. Ich muss dem ja seine 2% geben, weil die ja für ihn gehaltsrelevant sind oder irgendwie sowas. Genau. Und nur wenn wir beide zufrieden sind, lalala. Also meine Meinung ganz klar, nee. Ich glaube nicht, dass irgendein Einkäufer sich Gedanken macht über die Seelenwelt des Verkäufers. Mhm. Muss ich also als Verhandlungspartner mir nicht unbedingt Gedanken machen über die Seelenwelt meines Verhandlungsgegners? So kann man es ja ruhig mal sagen. So kann man sagen, ja. Ja, und ich will den ja besiegen. Ich will den im Grunde besiegen, genau. Ja. Ich will am Ende der Verhandlung mehr haben, als ich vorher hatte. Ja. Und auf die Frage, ich muss dem ja irgendwas geben, da stelle ich immer die Gegenfrage, warum? Ja. Also warum ist es meine Verantwortung als Vertriebler, den Einkäufer glücklich zu machen? Warum muss ich dem schon vorgefertigte Zugeständnisse mitbringen? Das führt ja nur dazu, dass ich ein Preisangebot abgebe, das dieses Zugeständnis schon enthält. Mhm. Wiederum mit der Gefahr, dass ich schon in der ersten Angebotsrunde ungesehen rausfliege. Und da fängt es an, komisch zu werden. Okay, ja. Mhm. Verstehe. Also gut, also verabschieden wir uns von Win-Win. Mhm. Ja. Gehen wir zurück in die Haltung, ich will den besiegen. Ich will am Ende als Sieger aus dieser Verhandlung rausgehen. Das ist ein Gedanke, der mir sehr gut gefällt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendein Einkäufer sich ernsthaft Gedanken darüber macht, wie er mir helfen kann als Verkäufer. Warum sollten Verkäufer darüber nachdenken, wie sie es dem Einkäufer gut tun sollen? Ja. Ich denke, da geht es wirklich um knallharte Ergebnisse und um die Frage, wer gewinnt heute. Ja. Mhm. Okay, du hast eine Methode entwickelt, um den Menschen dabei zu helfen, die wichtigsten Dinge für Verhandlungen sich gut zu merken und die dann auch im Verhandlungsverlauf umzusetzen. Mhm. Vielleicht kannst du da mehr dazu sagen. Ja, also das ist zusammengefasst in einem Akronym, Gain More. Das sagt im Prinzip schon alles aus. Also G-A-I-N-M-O-R-E, genau. Gain More heißt auf Deutsch, ne? Erreiche mehr. Erreiche mehr, ja. Genau. Also hol mehr raus, könnte man auch sagen. Ja. Das, was wir gerade schon ausformuliert haben, darum geht es. Und hinter jedem dieser Buchstaben steckt letzten Endes eine Handlungsanweisung für die Vorbereitung bzw. für die Verhandlung. Ja. Wollen wir da mal kurz durchgehen? Macht klar. Das Sinn? Ja, okay, ja. Los. Dann also fang mal an. Das G steht ganz einfach für gewinnen wollen. Okay. Ja. Diese Haltung muss ich entwickeln und alles ist gut. Gewinnen wollen heißt dann aber auch ertragen, dass der andere verliert. Ja, okay. Genau. Mhm. Gut. Ja. Das A steht für Alternative überlegen, Alternative haben und an einem bestimmten Alternativpunkt dann auch aussteigen. Ja. Zu sagen, jetzt ist das, was ich ohne Verhandlungsergebnis hier bekomme, außerhalb dieser Verhandlung, genau gleich wertvoll oder sogar schon besser, also muss ich hier nicht abschließen und gehe raus. Okay. Diese Alternative zu entwickeln, macht mich stärker in der Verhandlung und deshalb ist es so wichtig, sich Gedanken zu machen. Ja, also meine Aussage dazu, wenn ich sowieso nur ein Verhandlungsergebnis akzeptieren kann, dann ist es ja gar keine Verhandlung, dann ist es eine Vergewaltigung, weil ja. Ich kann ja eh nichts tun, ich muss mich ja fügen. Genau. Genau, und ich okay. muss zu irgendeinem Preis abschließen. Das ja. Ist das Dümmste, was einem passieren kann, wenn man zum Einkäufer geht. Ja, okay. Also das war das A, jetzt kommt das I. Das I steht, das haben wir schon ausformuliert, für die Interessen. Ich muss mir klar darüber werden, was will ich eigentlich, wofür stehe ich hier heute oder wofür sitze ich hier heute ja. in dieser Verhandlung, ja. Was ist so quasi hinter meinen operationalen Zielen. Genau, was sind die Interessen, die ich vertrete und die sich in diesen Zielen ausdrücken? Okay. Genau. Ja. Dann fehlt das N als nächstes? Das N ist die Fähigkeit, Nein zu sagen. Ja. Oder okay. die Bereitschaft, Nein zu sagen. Okay. Meine Erfahrung ist, dass sich Verkäufer wirklich scheuen, Nein zu sagen, ja. aus ganz diffusen Verlustängsten heraus. Und da muss ich drüber wegkommen. Ich muss eher häufiger Nein sagen in der Verhandlung, zu Zwischenlösungen, zu unfairen Vorschlägen der Gegenseite, als dass ich einfach drüber weggehe. Da wissen wir heute auch aus gesicherten Forschungsergebnissen, dass Menschen angesichts des sicheren Verlusts irrationale Entscheidungen treffen. Also ein gutes Beispiel dafür sind die Aktionäre der Telekom, die irgendwann mal eine T-Aktie gekauft haben und im Moment ist die wahrscheinlich unterhalb des Einstandskurses. Die treffen jetzt die irrationale Entscheidung zu sagen, ich warte jetzt noch so lange, bis die wieder diesen Kurs erreichen und dann verkaufe ich sie. Ja. Das ist totaler Quatsch. Eigentlich wäre es viel sinnvoller, wirtschaftlich viel sinnvoller, wenn man nicht daran glaubt, dass diese Aktien noch viel Gewinne abwerfen, sie zu verkaufen und mit dem Geld was anderes zu machen. Nur dieser Verkauf würde eben sicheren Verlust bedeuten. Der würde den Verlust realisieren und das tut weh. Genau. Ja, und das tut weh und deswegen tun es die Menschen nicht. Mhm. Also wir wissen heute, dass wir unter Verlustangst irrationale Entscheidungen treffen. Das bedeutet für Profis, ich muss mir das klar machen und muss dann ganz bewusst Handlungsergebnisse dagegen setzen. Mhm. Okay, das war das N vom Gain, jetzt kommt das More, also das M. Das M steht für Mindset, also nochmal ein Anglizismus. Ja. Also diese innere Einstellung, diese innere Klarheit, mit der ich reingehe, in der ich dieses ganze emotionale und rationale Bündel mit mir mitnehme und was dann eben auch Auswirkungen hat auf den Auftritt, auf die Wirkung, die ich nach außen habe. Okay, also Mindset im Sinne von, wie ist meine mentale Vorbereitung, wie stimme ich mich ein auf diese Verhandlung und wie sorge ich dafür, dass ich auch im Kopf Stärke habe, nicht nur auf dem Papier oder in meinen Argumenten. Genau. Okay, und so, dann auch so stark zu sein, dass ich nicht mit einem leichten Piekser, den mir der Einkäufer gibt, sofort in mir zusammensinke und in irgendwelche Schutzhaltungen verfalle. Ja, okay. Dann kommt jetzt das O. Dann kommt das O. Das O steht für Optionen sich überlegen. Optionen im Sinne, wie vorher schon gesagt, dieser Blumenstrauß. Dass ich ein ganzes Bündel von Verhandlungspunkten mir überlege, proaktiv, dass ich dem Einkäufer anbiete und sage, das sind eine vielfältige Art von Optionen, von Verhandlungsgegenständen. Optionen im zweiten Sinne, das trifft zum Beispiel uns, wenn wir Vorträge, wenn wir Trainingsdienstleistungen verkaufen, dass ich quasi eine High-End-Lösung als Option anbiete mit einer CD für jeden, mit einem Buch für jeden, das halt natürlich auch gepreist ist und im Vortrag individuell für sich ausgearbeitet. Oder eben Standard, so wie er auf der Website steht, ohne Gimmicks, ohne irgendwas dabei. Mhm. Und ich habe im Prinzip von Anfang an zwei Preisoptionen und der Einkäufer kann sich dann entscheiden, will ich das Luxuspaket oder will ich die Basislösung. Vielleicht komme ich sogar noch dazu, dann wäre es eine ganz tolle Strategie, nämlich so ein Mittelding zwischen der nackten Basislösung und der Luxuslösung. Und da weiß man wiederum auch in langlaufenden Verhandlungen, wenn es um große Trainingsprojekte geht, man kommt tendenziell zur Mitte, zur mittleren Option, ohne große Abstriche zu machen, weil man ist ja sonst von seiner Luxuslösung weggegangen. Und die ganz nackte Standardlösung will ja auch keiner. Mhm, verstehe. Okay, also mit Optionen arbeiten, dann kommt jetzt ein R. Das R steht für Regeln oder Regelkunde. Also wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Was akzeptiere ich als Verkäufer im Umgang mit dem Einkäufer? Okay. Was lasse ich zu? Lasse ich mich beleidigen? Lasse ich mich anschreien? Lasse ich mich in einen kleinen fensterlosen Raum sperren und da eine Stunde abkochen? Und ähnliche Dinge. Ja, alles schon erlebt. Ja, natürlich. Und je mehr ich da zulasse, desto schwächer wird letzten Endes meine Verhandlungsposition. Und irgendwann habe ich einen Fluchtreflex und will da nur noch raus und dann erkaufe ich mir die Flucht, dieses Rauskommen mit Zugeständnissen. Ja, und vielleicht auch besteht eine Möglichkeit, sich sozusagen da unabhängig zu machen von solchen Elementen. Also ich würde jedem Verkäufer, der öfter mal in so typischen Einkaufssituationen ist, empfehlen, ganz bewusst selbst ein Getränk mitzunehmen. Mhm. Also selber ein Wasser dabei zu haben, selber vielleicht eine Thermoskanne mit Tee oder Kaffee zu haben und sich daraus zu bedienen, um auch zum Ausdruck zu bringen, ich bin unabhängig. Mhm. Ja? Vielleicht muss man nicht gleich noch ein Wurstbrot mitbringen, aber möglicherweise hat man dann für längere Verhandlungen auch noch mal Energieriegel oder sowas dabei. Genau, das sage ich immer, nehmt euch eine Apfelschorle und Müsli-Riegel mit, dann seid ihr für alle Fälle erstmal gewappnet und könnt auch aushalten. Genau, und dann kann man das auch ertragen, wenn jemand eben ganz bewusst die Verhandlungssituation so gestaltet, dass sie körperlich unangenehm wird. Also wir alle haben es schon erlebt, dass man da in so einen kleinen Raum gesperrt wird, der vielleicht überheizt ist und wirklich kein Getränk da ist. Ja. weil das kann der Einkäufer aussitzen. Das dauert nicht lange, bis man da als Verkäufer tatsächlich Fluchtreflexe entwickelt und nur noch raus will und alle Zugeständnisse, die man machen kann, sofort auf den Tisch legt. Genau. Ich glaube, ein Buchstabe fehlt noch. Das E. Ich muss auch ganz gezielt und ganz bewusst ein Ende anstreben in der Verhandlung. Das heißt, ich muss auch, und das ist ja nun quasi Basisverhandlung, Verkaufstraining, ich muss auch mal nach dem Abschluss fragen. Ja. Also ich brauche irgendwann eine Entscheidung. Genau. Ne? Eine Entscheidung. Man darf keine Ehrenrunden dann mehr drehen, wenn ich das Gefühl habe, wir sind abschlussfähig. Oder auch das Gefühl habe, es gibt jetzt hier nichts mehr zu verhandeln, das kommt zu keinem Ergebnis. Dann muss ich das auch klar sagen, lass uns einen Kopf dran machen, ist gut jetzt. Wir wissen ja auch aus verschiedenen Untersuchungen, dass wenn kein Handlungsdruck da ist, dann fällt die Entscheidung wahrscheinlich nicht. Also ich habe mit großem Interesse eine Ausführung eines Kollegen aus USA verfolgt, der ein Online-Training anbietet. Also da kann man sich auf der Webseite einschreiben und dann zahlt man den Betrag X und dann macht man dieses Training. Und er hat festgestellt, wenn er es so anbietet, also ohne Zeitdruck, verkauft er davon X pro Jahr. Wenn er es aber anders macht und wenn er sagt, ich akzeptiere Bestellungen für diesen Kurs nur an einem Tag im Jahr und spitze auf diesen Tag hin alles zu, also wenn eine komplette Kommunikation, ich sage, du kannst kaufen, aber nur an dem Tag, danach leider nicht mehr, wird er an diesem einen Tag mehr verkaufen, als er sonst im ganzen Jahr verkauft hat. Warum? Weil Leute, die so eine im Prinzip Ja-Entscheidung treffen und sagen, Mensch, das ist eine tolle Idee, so ein Ding könnte ich ja vielleicht mal machen, das merke ich mir mal, kann ich ja jederzeit entscheiden, mache ich später. Also das heißt, wenn kein Handlungsdruck da ist, wenn es kein Jetzt oder Nie gibt, dann wird man dadurch am Ende weniger Entscheidungen kriegen. Also das heißt, du würdest dazu raten, ganz bewusst auch solche D-Days, solche Decision-Days herbeizuführen und zu sagen, also entweder wir treffen heute eine Entscheidung oder wir gehen hier raus und sagen No. Ja. Aber da haben wir ja wieder das Thema Nein sagen können, oder ne? Genau, also da sind wir im Prinzip auch wieder beim Thema Mindset und Interessen. Ja. Also wenn es so ums Agenda-Setting geht, zu sagen, wir haben zum Beispiel 3 Verhandlungsrunden, bis wir alles durchhaben. Das ist, wenn es um Investitionsgüter geht, ja eher noch wenig. Aber dass ich von vornherein sage, an der Verhandlung am Freitag, 13. März, da muss eine Entscheidung fallen. Das steht schon frühzeitig fest und das kommuniziere ich dann auch am Anfang dieser Verhandlungsrunde an dem Tag. Nochmal sagt, heute um 3:30 muss ein Ergebnis stehen. Wenn ich heute im Flieger stehe, will ich eine Zusage haben, am besten einen unterschriebenen Vertrag. Genau, weil sonst möglicherweise irgendwelche Ressourcen, die dafür notwendig sind, nicht mehr blockiert werden können, weil dann die Preise sich verändern, weil dann irgendwelche Zusagen, die mal gemacht wurden, nicht mehr stehen. Genau. Das heißt dann auch technisch, dass man bei solchen Vertragsverhandlungen in der Vorbereitung, also da, wo das Angebot erstmal gelegt wurde, auch solche D-Days, solche Entscheidungstage auch schon fest verdrahtet. Wirklich reinschreibt, oder? Ja, gültig unbedingt. Ist. Ja, also so endlos Optionen, die man dann in Angeboten drin hat. Ja. Man gibt ein Preisangebot ab und nach einem Jahr ist man immer noch nicht durch. Die Preise laufen einem vielleicht davon, was im technischen Bereich ja oft genug passiert. Und dann wird man plötzlich auf dieses Angebot festgenagelt. Das kann ja nicht sein. Genau. Okay. Also klares Ende finden und wirklich zum Schluss kommen irgendwann. Gain more. Werden sich vielleicht einige Verkäufer jetzt künftig auf ihren Notizblock schreiben, wenn sie sich noch erinnern, was diese Punkte waren. Aber sie können sie ja jederzeit nochmal nachhören. Gut, vielleicht magst du für unsere Hörer noch einmal zusammenfassen, was aus deiner Sicht das Allerwichtigste ist, sozusagen so als Schlusswort nach unseren knapp 30 Minuten. Was würdest du jemand, der sich mit Verhandlungstechnik beschäftigt, der besser verhandeln möchte, was würdest du dem nochmal ans Herz legen? Ja, entwickeln Sie innere Standfestigkeit. Überlegen Sie sich, wofür stehen Sie oder wofür sitzen Sie in dieser Verhandlung? Worum geht es im Kern des Ganzen? Und nehmen Sie das als innere Stärke mit in die Verhandlung. Und achten Sie auf davon abgeleitet Ihre äußere Haltung, dass Sie nicht zusammenknicken, dass Sie keine Schutzhaltungen zeigen. Da ist das Raubtier in uns allen ganz schnell aktiv. Also wie man in meiner schwäbischen Heimat sagt, wenn man das Gürgele schützt, also wenn man die Kehle mit der Hand abdeckt, das ist ein klares Zeichen von Schwäche, von Schutzbedürftigkeit und der Einkäufer wird das erkennen und es wird auch Sie körperlich und mental verändern. Achten Sie darauf, vermeiden Sie das. Okay, also mentale Stärke als wichtiger Tipp von Wolfgang Bönisch. Vielen Dank, dass du hier warst im Studio. Unsere halbe Stunde ist rum. Ich bin Stefan Heinrich. Vielen Dank, Wolfgang Bönisch. Machen Sie es gut und gute Geschäfte. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und bis zum nächsten Mal bei der Verhandlungsretter rät. Ihr Wolfgang Bönisch.